Dieser Beat ist ne Blutgrätsche ins Jochbein, Johnny! Wir sind eigentlich blank und grad in Unterhänden. Doch hier am richtigen Brand, mach mal keine fiese Marketten. Wir sind hier nicht zum Dancen, wir wollen hier rausfliegen. Draußen weiter stressen, bis wir was aufs Maul kriegen. Du trägst drei Pullover, doch du bist ein Schwalhans. Wir machen selber Party draußen auf der Parkbank. Wie war dir Hippie-Hoppie? Ja, mach mal Graffiti. Ich schnapp mal Cindy und Mandy und mache Arsch-Ficky. Ich fühl mal Kacke, sobald der Alk nachlässt. Ich sag, ich steh im Leben noch halt mal ein Glas fest. Erst hab ich die Arbeit, dann die Olle verloren. Seitdem jetzt das morgens, mittags, abends mal und komm. Verstehst du? Ja, hast du verstanden, Alter? Alleine fühl mal Bambucha. Denn ich bin Vater und es ist meiner wieder Loka. Es geht um Schwalbe in der Wiener Oper. Wir müssen rumpöbeln, bis wir aus dem Klapp fliegen. Draußen weiter grapschen, bis wir jeder abkriegen. Du machst dir ordentlich Welle mit deinen Ami-Features. Komm auf den Bau vorbei, ich brech in deine Curry-Pikas. Erzähl mal was von Diamanten, Ohrring, Silberkette. Den hier pumpen meine Tracker auf der Raststätte. Auf der Messe weg bin, der durch die Tür geht. Auf der Messe weg bin,